Den Hörspielpool mit zahlreichen BR-Stücken zum Herunterladen gibt es unter der Adresse hörspielpool.de. Hörspiele und die ganze Vielfalt von Bayern 2 gibt es auch in der Bayern 2 App. Jetzt kostenlos herunterladen. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört.